keine Frau und auch kein Geld. Es wird niemals besser werden, also entschließ ich mich zu sterben. Schnell nen Abschiedsbrief geschrieben, dann geht's los zu den Schienen. Denn ich entschied mich für die Bahn, für meinen Selbstablebensplan. Stundenlang steh ich rum und warte hier. Da kommt jemand vorbei und sagt zu mir, die Strecke ist grad erst gesperrt worden. Ein Zug ist entgleist, 100 Menschen sind gestorben. Na toll, immer ich, das ist gemein. Wie kann der liebe Gott nur so unfair sein? Warum muss sowas immer mir passieren? Warum bin ich geboren? Doch naja gut, vergess ich halt das mit dem Zug. Es gibt auch Alternativen zum Tod durch Lokomotiven. Brauche Action, bin ja jung, also will ich den Todessprung. Und so geh ich in die Stadt, weil's dort die höchsten Häuser hat. Auf dem Weg bemerke ich schon viel Trara, viel Staub, viel Gerenne. Ich frag, was war? 1000 Menschen starben bei einem Terroranschlag heute, als das Hochhaus einstürzte durch ein Flugzeug. Na toll, immer ich, das ist gemein. Wie kann der liebe Gott nur so unfair sein? Warum muss sowas immer mir passieren? Warum bin ich geboren? Wusst nicht, wie schwer ein Selbstmord ist. Ich will nichts mehr groß riskieren, nur noch selbst mich strangulieren. Bleib zu Hause und da geh ich in den Keller runter. Ich muss noch mal hochgehen, weil ich brauch vom Baumarkt noch ein Seil. Ich bin etwas irritiert, denn hier oben fehlt ne Wand. Jetzt bemerke ich, dass nichts mehr steht, was einmal stand. Erfolgte wohl thermonuklear. Jetzt sind außer mir alle tot. Mann, das ist nicht wahr. Na.